Ja, in den letzten bereits 20 Jahren habe ich es jedes Mal immer wieder getan. Das werde ich dieses Mal auch nicht sein lassen. Wissen Sie schon, welche Partei Sie wählen werden? Ja, das weiß ich. Aber Sie verraten es uns nicht. Ich glaube, das gehört sich nicht, oder? Ich wollte es gerade fragen. Redet man in Bulgarien offen darüber, wen man wählt, im Bekannten, im Freundeskreis? Bulgarien ist doch ein kleines Land. Wir kennen uns untereinander. Wenn die Menschen miteinander umgehen, sie bewegen sich meistens in einem Kreis von Gleichgesinnten, Gleicheingestellten. Und sowas ist klar, auch ohne Worte, wer wohin seine politische Neigungen deutlich artikulieren wird. Also das braucht man gar nicht offen zu erklären und zu sagen. Es gibt einen starken aktuellen Trend. Der 50-jährige Politiker Boyko Borissow wird als eine Art neuer Macher in Bulgarien bezeichnet, jedenfalls in den westlichen Medien. Unrasiert, Kurzhaarfrisur, T-Shirt und Lederjacke. Auch ein Frauenschwaben soll er sein. Also recht untypisch für einen bulgarischen Politiker, schon vom Äußeren. Er hat eine eigene Partei gegründet, Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens. Borissow wird schon als nächster Ministerpräsident gehandelt. Herr Gospodinow, was halten Sie von ihm und seiner Partei? Erstens möchte ich sagen, dass Boyko Borissow eigentlich gar nicht so eine neue Figur in unserer Parteienlandschaft ist. Aufgetaucht ist er an die Oberfläche gekommen bereits 2000, als damals eine andere Figur in unser politisches Geschehen eingegriffen ist, der Ex-König Simeon von Sachsen-Coburg-Gotha, der damals aus dem Exil nach Bulgarien zurückkam und in kürzester Zeit eine überragende Sieg bei der Parlamentswahl errungen hat. Boyko Borissow ist praktisch in seinem Dunstschatten entstanden, und um dieses Ereignis Boyko Borissow heute verstehen zu können, müssen wir eigentlich zurückgreifen und die Erscheinung von Simeon mit berücksichtigen. Beide entstehen aus einem selben Denkmechanismus und auch Gefühlmechanismus des Wählers. Nachdem viele verschiedene Modelle nicht funktioniert haben, zur Enttäuschung geführt haben, neigte der Wähler und neigt heute immer noch dazu, dem Zauberer zu glauben, der Zauberlösung vielmehr, demjenigen, der aus dem Ausland kommt, der die letzte Chance bietet, der dem Wähler die Möglichkeit gibt, auf den letzten Wagen des fahrenden Zuges aufzuspringen. Und so wie damals dieser erträumte Retter unheimlich viele Stimmen hinter sich vereinen konnte, so geschieht es jetzt zum zweiten Mal. Ich sage also nochmal, es ist ein Ereignis, eine Erscheinung, die wir bereits kennen. Und um Boyko Borissow genau zu verstehen, müssen wir wirklich auch diesen Aufschwung vor mittlerweile 8 Jahren mit berücksichtigen. Um es nochmal mit einem Satz zu sagen, die Figur Boyko Borissows ist eigentlich interessant, weil sie ein Symptom darstellt. Es ist ein Symptom für diese Vorgänge innerhalb der bulgarischen Wählerschaft, innerhalb der bulgarischen Bürger. Ein Zeichen dafür, dass sie zu letzten Möglichkeiten in ihrer doch sehr hohen Entmotivierung, Verlust an Vertrauen in die politische Klasse, jetzt bereit sind, auf einen Retter erneut zu setzen. Die Sehnsucht nach einem Hoffnungsträger also. Das ist die Sehnsucht nach etwas Irrationellem, nach einer eindeutig überladenen mit Hoffnungen und Erwartungen Persönlichkeit. Herr Gospodinow, Sie haben einmal gesagt, und das passt in diesem Zusammenhang, glaube ich, ganz gut, auf meinen Lesungen zeige ich, dass wir Bulgaren keine Tierfelle um die Hüften tragen. Was für ein Glück, dass wir die Selbstironie des Balkans besitzen. Auf welchem Stand oder in welchem Zustand sehen Sie Ihr Land heute? Fähigkeit zur Selbstironie ist für mich eigentlich eine der wichtigsten und eine der vitalsten Eigenschaften des bulgarischen Menschen. Das ist übrigens eine Eigenschaft, in der ich sehr viel Hoffnungen setze. Die Selbstironie kommt natürlich nicht vom außerordentlich guten Leben. Also die ist nicht ein Ergebnis von sehr positiven Erscheinungen im Leben. Die ist aus der Not geboren. Herr Gospodinow, wir sprechen im Rahmen dieser kleinen Reihe im Radiofeuilleton natürlich über Europa. Die Europawahlen sind in Bulgarien auch am 7. Juni. Gibt es aus Ihrer Sicht positive Seiten der bulgarischen Mitgliedschaft in der EU? Ganz eindeutig ja. Für mich ist die Mitgliedschaft Bulgariens in der EU eine schwierige Mitgliedschaft, aber es ist eine sehr gesunde und nützliche Mitgliedschaft. Wenn ich sage eine gesunde Mitgliedschaft, das heißt natürlich nicht, dass es irgendwas Angenehmes, eine Art Kur ist. Nein, es ist ein schwieriger Prozess, aber er hilft zur Genesung. Es ist keine Zauberprozedere. Es ist aber die Möglichkeit, aus diesem Zustand, in dem das Land war, hier rauszuwachsen. Die Mitgliedschaft in der EU ist eine notwendige Korrektur der Entwicklung. Und ich sage ganz betont, ohne diese EU-Mitgliedschaft hätten sich die Vorgänge in Bulgarien in einer viel schlimmeren und unangenehmen Richtung entwickelt. Nun hat die EU dem Land Bulgarien vor einem halben Jahr Fördergelder in Höhe von 220 Millionen Euro gestrichen. Das wurde mit grassierender Korruption begründet. Man wisse nicht mehr, wohin das Geld gehe. Und es war das erste Mal, dass die EU zu so einem drastischen Mittel griff. Glauben Sie, Herr Gospodinov, dass das einen Einfluss auf die bulgarischen Verhältnisse hat, dass die Korruption weniger wird? Absolut, oder? Eindeutig ist das ein positiver Schritt. Ich finde, dass er auch völlig gerechtfertigt war. Leider ist es so, dass bei uns sehr oft der Anstoß zu wichtigen Diskussionen, zu Debatten in der Öffentlichkeit auch zu ganz starken Einschnitten von draußen kommen müssen. Die werden nicht im Lande generiert und darauf verlassen wir uns oft. Die Streichung dieser Mittel wurde auch Anlass zu einem Aufwachen der zivilen Aktivität im Lande, dass auch im Lande viele Bürger sich gefragt haben, was mit diesen Mitteln passiert. Das war, glaube ich, und die haben dann auch Rechenschaft gesucht. Das war, glaube ich, die positive Wirkung dieser Entscheidung der Kommission. Deutschland Radio Kultur, das Radiofeuilleton. Wir sprechen im Vorfeld der Europawahl mit Georgi Gospodinov. Er ist Schriftsteller, Filmemacher und Journalist und für uns in einem Studio in Sofia. Herr Gospodinov, Sie sind der Autor eines Romans mit dem Titel Ein natürlicher Roman. Das ist ein Roman, über den Sie selbst sagen, ein Roman über das Organische und seinen Zerfall, den Tod. Alles geht den Bach, die Klos runter. Es ist also ein Roman über das Scheitern und Vergehen. Ein Kritiker hat Sie als einen experimentellen Humoristen der Verzweiflung bezeichnet. Warum bedienen Sie sich der, ich nenne es einmal so, Toilettensymbolik? Diese Toilettensymbolik, die ist, hat sich entwickelt, ist entstanden gleichzeitig mit diesem Roman, wobei ich natürlich hier sagen muss, dass diese Toilettensymbolik eine Metapher darstellt. Es ist eine Metapher für ein geschlossenes, für ein abgekapseltes Leben, für eine Existenz hinter dem vorgeschobenen Riegel. Die Toilette, oder sagen wir es direkt, das Klo ist natürlich der geschlossenste Raum in jeder Wohnung. Das ist der Ort, wo man für sich allein ist, wo nicht mal Gott hineinschaut. Und die persönliche Apokalypsen, die im Roman stattfinden, aber auch die größeren politischen Apokalypsen im Kontext der 90er Jahre, die sind, glaube ich, sehr gut unter dem Schatten dieser Toilettenmetapher zu verstehen. Wie übrigens noch ein anderer Wohnraum, die Küche, die eigentlich in den Zeiten des Sozialismus in dem bulgarischen Lebensraum eine ganz wichtige Rolle erfüllt hat, der Kommunikation untereinander, der ungestörten Kommunikation, auch in diesem Roman eine ganz wichtige Rolle spielt. Beide Räume sind Räume der Einsamkeit, der Einkapselung, aber gleichzeitig auch des Gesprächs und des Schweigens. Das sind Ereignisse, die sehr typisch für unsere Gesellschaft damals waren. Kann die Mitgliedschaft in der EU helfen, sowohl die Toilettentür als auch die Küchentür zu öffnen? Das will ich stark hoffen, ja. Und dass wir uns dann natürlich begegnen im Wohnraum, im Wohnzimmer, im Gästezimmer, was eigentlich der normale Raum für solche Begegnungen sein sollte. Georgi Gospodinov, Schriftsteller, Filmemacher, Journalist. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.